Und mit einer solchen abscheulichen Sittenlehre auf dem Gewissen, brauste er auf, erfrecht sich das Wunder der modernen Judenschaft, Moses Mendelssohn, zu behaupten, dass die Herrschaft über den Erdball dem Judentum gebühre, seiner Religion wegen. Als geschulter Talmudist kannte er aus dem FF die ganze unerschöpfliche Niedertracht. Was wir hier vorgebracht haben, ist ja nur ein kleiner Bruchteil. Nichtsdestoweniger, ach, dieses grundverlogene Pack, der reine Extrakt der Lüge. Ich sagte, ganz Berlin schwärmte damals wie auf Kommando für den weisen, für den edlen Moses. Goethe ließ sich nicht täuschen. Jüdische Pfiffe nannte er seinen frommen Gimpelfang. Er wusste, wohin die Reise ging. O, du armer Christe, warte nur, bis er deine schnurrenden Flügelein ganz und gar umsponnen haben wird. Keiner Seele fiel es auf, dass der unvergleichliche Moses sich im Handumdrehen vom einfachen Hauslehrer zum schwerreichen Begründer des Bankhauses Mendelssohn hindurch philosophierte, also dem bekannten Nadelöhr im weiten Bogen auswich. Der schlaue Trick, das jüdische Volk als bloße Religionsgemeinde hinzustellen, war das Steckenpferd auch dieses Menschenfreundes. Damit gehen die Juden noch heute mit Vorliebe hausieren. Warum, verrät uns der Dr. Ruppin. Ausnahmegesetze gegen die Juden, reibt er sich kichernd die Hände, können sich immer nur gegen die Angehörigen der jüdischen Religionsgemeinschaft richten, weil diese Zugehörigkeit das einzige für die Gesetzgebung erfassbare Merkmal sei. Der Antisemitismus sei aber der jüdischen Religion durchaus nicht feindlich. Er verhalte sich vielmehr ganz gleichgültig zu ihr. Ach so, Nachtigall, ich höre dir laufen. Die Zeiten sind vorbei, wo uns die jüdische Religion Schnuppe war. Wir kümmern uns jetzt sogar um sie. Auf Schritt und Tritt gehen wir ihr nach und haben schon bei der ersten Bekanntschaft herausgefunden, dass das, was die Juden ihre Religion nennen, haargenau mit ihrem Charakter übereinstimmt. Wer hat sie denn hervorgebracht? Führte er aus. Die Juden. Hätte das auch ein anderes Volk tun können? Dass ich nicht lache. Sie sagen es doch unaufhörlich selbst, dass Sie mit dieser Meisterleistung einzig in der Welt dastehen. Also her mit dem Talmud. In ihm haben wir die jüdische Religion in Reinkultur. Gotteslehre, Glaubenslehre, Sittenlehre, alles beisammen. Warum halten Sie denn mit dem herrlichen Buch so ängstlich zurück, wenn ihm wirklich die Jahrtausende den Oden ihrer Erfahrung geschenkt haben? Als geborene Menschheitsbeglücker hätten sie es längst der Allgemeinheit zugänglich machen müssen. Stattdessen ist es heute noch nicht ganz übersetzt und was da ist, sieht weiß der Kuckuck nicht danach aus, als ob es von der Kirche des Mittelalters zu Unrecht verbrannt worden wäre. Eine Religion das? Dieses Wühlen im Schmutz, dieser Hass, diese Bosheit, dieser Hochmut, diese Scheinheiligkeit, diese Rabulistik, diese Aneiferung von Betrug und Mord, eine Religion? Dann hat es noch nie etwas Religiöseres als den Teufel gegeben. Die jüdische Wesenheit ist es, der jüdische Charakter und damit punktum. Man probiere es doch einmal und lehre einen anständigen Menschen solches Zeug, was er dazu sagen wird. Nein, wer so etwas wie lauter Leckerbissen herunterfrisst, ist ein Scheusal von Haus aus. Ich warf ein, Luther fordert glatt dazu auf, die Synagogen und Judenschulen zu verbrennen und Erde darauf zu häufen, dass kein Mensch mehr einen Stein oder eine Schlacke davon sehe, ewiglich. Was wir bisher aus Unwissenheit geduldet hätten, ich hab's selbst nicht gewusst, schreibt er, würde uns Gott verzeihen. Nun wir es aber wüssten, dürften wir um keinen Preis der Welt mehr diese Stätten schützen, worin sie Christum und uns belügen, lästern, fluchen, anspeien und schänden. Das wäre ebenso viel, als täten wir es selbst. Auch ihre Wohnhäuser müssten wir zerstören, denn dort trieben sie das Gleiche, was sie in ihren Schulen trieben. Möchte jemand denken, klagte er, ich rede zu viel. Ich rede nicht zu viel, sondern viel zu wenig, denn ich sehe ihre Schriften. Unsere Schulinspektoren sehen sie nicht und unsere Knillinge und Zwillinge und sonstigen Säuglinge erst recht nicht. Mit dem Verbrennen, winkte er hoffnungslos ab, wäre uns verdammt wenig geholfen. Das ist es ja. Auch wenn nie eine Synagoge, nie eine jüdische Schule, nie das Alte Testament und nie der Talmud existiert hätte, der jüdische Geist wäre doch da und täte seine Wirkung. Seit Anbeginn ist er da und kein Jude, nicht einer, der ihn nicht verkörperte. Am deutlichsten wird das an den sogenannten aufgeklärten Juden. Heine gehört gewiss mit zu den aufgeklärtesten, aber den irrsinnigen Hochmut hat er genauso wie der schmierige Schachjude Galiziens. Er würde sich die Hand waschen, wenn sie ihm ein Volksmann nicht jüdischen Blutes geschüttelt hätte. Moses Mendelssohn gilt als ein förmliches Wunder der Weisheit. Schau hin, er findet es geradezu empörend, dass die Juden die ihnen gebührende Herrschaft über den Erdball noch nicht besitzen. Ich hob hervor, die haarsträubende Einbildung der russischen Schnorrer schildert uns aus langjähriger Erfahrung Dostojewski. Er lebte geraumer Zeit mit allerlei Sträflingen zusammen, schlief mit ihnen auf denselben Pritschen. Einige Juden waren darunter. Jeder kam ihnen freundlich entgegen. Nicht einmal an ihrer tobsüchtigen Art zu beten nahm jemand Anstoß. Es war eben einmal ihre Religion so, dachten sich die Russen und ließen sie ruhig gewähren, fast billigend. Und diese selben Juden taten diesen selben Russen gegenüber fremd, wollten nicht mit ihnen zusammen essen und sahen auf sie wie von oben herab. Und wo war das? In einem sibirischen Gefängnis. Diesen Widerwillen und Ekel der Juden vor den Einheimischen fand Dostojewski in ganz Russland. Die kleinen Leute hätten ihn aber nirgends übel genommen. Das tut der Jude, weil er so einen Glauben hat, hieß es überall voller Nachsicht. Jawohl, so einen Glauben, höhnte er. So einen Pfurz im Kopf ist richtig, so ein liebloses Herz, tief verderbt und seelenlos, nennt ihn sogar der gute Wilhelm Busch. Zuerst das Wesen, dann die Religion, nicht umgekehrt. Ich fuhr fort, Dostojewski war das Mitleid selbst, besonders gegen die Entgleisten, nur die Juden nahm er wie Christus aus. Ahnungsvoll fragt er, was in Russland geschehen würde, wenn die Juden dort das Übergewicht bekämen. Würden sie den Einheimischen auch nur annähernd die gleichen Rechte geben? Würden sie ihm ebenfalls erlauben, so zu beten, wie sie wollen? Würden sie nicht einfach Sklaven aus ihnen machen? Oder noch schlimmer, würden sie ihnen nicht das Fell mitsamt der Haut abziehen? Würden sie das Volk nicht ebenso ausrotten, wie sie es in ihren alten Geschichten mit anderen Völkern getan haben?